Wir kommen zum nächsten Thema, meine Damen und Herren. Eigentlich sollte heute in Polen die Nominierung des künftigen Ministerpräsidenten über die Bühne gehen. Dazu wird es nun erst morgen kommen. Sicher ist aber schon heute, dass der bisherige Innenminister Kiszczak dieses Amt übernehmen soll. Das politische Geschehen wird morgen und wurde schon heute von der geplanten Freigabe der Preise überdeckt. Die katastrophale Wirtschaftslage des Landes war heute herrschendes Thema im Sejm. Die Bevölkerung allerdings hatte keine Zeit zum Protest. Sie hatte genug zu tun mit dem Ansturm auf heute noch preiswerte Ware. Eine Welle des Unmuts, ganz gleich welcher Art, wird aber zwangsläufig auf Polen zukommen, zumal die politischen Sorgen auch noch nicht vom Tisch sind. Aus Warschau berichtet Gerd Baumgarten. Zum zweiten Male seit den Parlamentswahlen in Polen vom Juni sieht sich die kommunistische Führung in Warschau in peinlichen Schwierigkeiten. Zum ersten Male war das vor der Wahl General Jaruzelskis zum Staatspräsidenten der Fall, die dann schließlich mit der hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme, arithmetisch genau war es sogar nur eine halbe Stimme, doch noch glückte. Jetzt geht es um die Bestellung eines neuen Ministerpräsidenten, nachdem der bisherige, Mieczysław Rakowski, seinen Rücktritt erklärt hatte und außerdem am Samstag vom Zentralkomitee zum neuen Parteichef gewählt worden ist. Rakowski hat dem kommunistischen Abgeordnetenclub im Parlament, also der Fraktion, heute die Nominierung des bisherigen Innenministers General Czesław Kiszczak für das Amt des Regierungschefs vorgeschlagen. Das ist inzwischen geschehen und damit kann Präsident Jaruzelski das Parlament um die Bestätigung Kiszczaks als neuen Premierminister bitten. Aber bis zu dieser Stunde war ungewiss, ob diese Bestätigung durch eine ausreichende Mehrheit der Abgeordneten zu erreichen ist. Dagegen sprachen sich am Nachmittag bei ihrer Fraktionssitzung fast alle Vertreter der Opposition aus, also der Solidarität. Dabei wurde vor allem geltend gemacht, dass Kiszczak, ebenso wie Jaruzelski und Rakowski, zum engsten Kreise der Organisatoren des Kriegsrechts vom Dezember 1981 gehört habe. Jaruzelski aber, einst Ministerpräsident, dann Parteichef und Staatsratsvorsitzender, sei heute Präsident. Innenminister Kiszczak solle nun Regierungschef werden und Rakowski, damals stellvertretender Premier, sei heute Parteichef. Damit seien die führenden Ämter im Staate seit 1981 ohne Unterbrechung in den Händen der gleichen drei Männer geblieben. Widerstände gegen eine Ministerpräsidentschaft Kiszczaks gibt es aber auch bei der bisher mit den Kommunisten zusammenregierenden Bauernpartei, ZSL, sowie bei der kleineren Demokratischen Partei. Bei den Abgeordneten der Bauernpartei wird vor allem ein Mangel an Vorbildung auf wirtschaftlichem Gebiet bei Kiszczak vermutet. Falls es morgen dennoch zu einem Wahlgang mit Kiszczak als Kandidatin kommen sollte, ist zum einen der Ausgang ungewiss. Zum anderen würde diese Entscheidung vor dem Hintergrund einer erregten Stimmung im ganzen Lande stattfinden. Denn ab morgen früh fällt in Polen die Preisregulierung bei Lebensmitteln durch den Staat weg. Das bedeutet zwar den Wegfall der Fleischrationierung auf Karten, wird laut den Befürchtungen fast sämtlicher Fachleute von Landwirtschaft und Handel jedoch zu einem gewaltigen Sprung vieler Lebensmittelpreise nach oben führen. In Kreisen der Opposition wurde deshalb auch die Möglichkeit von öffentlichen Unruhen nicht ausgeschlossen. Falls sich nach dem morgigen Tage herausstellen sollte, dass sämtliche besseren Fleisch- und Wurstsorten von nun an für die Masse der normal verdienenden Polen unerreichbar sein werden. In Warschau ist heute am Abend in einer feierlichen Zeremonie, an der auch Kardinal Primas Glemp teilnahm, das Denkmal für die Teilnehmer am Warschauer Aufstand gegen die deutschen Truppen vom Jahre 1944 eingeweiht worden. Das in Künstlerkreisen heftig umstrittene Denkmal steht auf dem Krasinski-Platz, auf dem am 1. August 1944 morgens um 5 Uhr die ersten Schüsse gefallen waren. Die wirtschaftliche Lage in der Sowjetunion ist ähnlich verheerend wie die in Polen. Dies verdeutlicht die Halbjahreswirtschaftsbilanz, die heute auf den Markt kam und die in eindrucksvoller Weise beschreibt, wie steinig der Weg des ökonomischen Umbaus für die Sowjetunion noch sein wird, gemessen zumindest an dem, was bislang eben noch nicht erreicht worden ist. Hans-Peter Riese berichtet. Die Wirtschaftsstatistik des ersten Halbjahres für die Sowjetunion weist eine kleine Sensation aus. Zum ersten Mal wird eine Zahl genannt, die man als Angabe über die Arbeitslosigkeit in der UdSSR interpretieren kann. Die Zahl der Personen, die nur im Haushalt beschäftigt sind, beziehungsweise aus saisonbedingten oder anderen Gründen nicht arbeiten, heißt es da, beträgt 6 Millionen. Das bedeutet bei 160 Millionen Arbeitnehmern in der UdSSR eine Arbeitslosenquote von knapp 4%. Die Schwerpunkte der Arbeitslosigkeit liegen in Mittelasien, im Kaukasus und in Kasachstan. Unter den Jugendlichen zwischen 18 und 29 Jahren beträgt der Anteil derjenigen, die keine Arbeit annehmen wollen, bereits in einigen Landesteilen bis zu 40%. Aber noch andere Zahlen des Berichtes weisen mehr als deutlich die Misere der sowjetischen Wirtschaft nach 4 Jahren Reform aus. Nur 2.500 Industriebetriebe sind bisher auf die sogenannte selbstständige Rechnungsführung, den Kern der Reform, umgestellt. Das Staatsdefizit ist auf 120 Milliarden Rubel, das sind 360 Milliarden D-Mark, angewachsen. Die Geldemission ist gegenüber dem Vorjahr um 1/3 erhöht worden. In nahezu allen Branchen übersteigen die Lohnzuschläge die Zuwächse der Arbeitsproduktivität, während in den meisten Branchen gleichzeitig die Produktion weit hinter dem Plan zurückgeblieben ist. Zum ersten Mal weist die Statistik auch die volkswirtschaftlichen Verluste durch Streik aus. Die Rubrik heißt offiziell Verluste durch massenhaftes Fernbleiben von der Arbeit, Klammer auf, Streik, Klammer zu. 2 Millionen Arbeitstage sind verloren gegangen im ersten Halbjahr und das heißt rein statistisch, dass täglich 15.000 Arbeitnehmer nicht gearbeitet, also gestreikt haben. Verlust insgesamt 200 Milliarden Rubel. Dabei sind die jüngsten Massenstreiks noch gar nicht einmal berücksichtigt. Nur auf den ersten Blick sieht gut aus, was unter der Überschrift Zuwachsraten im Einzelhandel ausgewiesen ist. Er beträgt nämlich 16,5 Milliarden Rubel. Davon allerdings entfallen 5,3 Milliarden auf Alkoholika, 4 Milliarden auf Preiserhöhungen und 2,5 Milliarden auf den privaten Sektor. Die verbleibenden 4,7 Milliarden sind der magere, echte Zuwachs in der Versorgung durch den Staatshandel. So wundert es denn auch nicht, dass der Bericht ausweist, dass die Versorgung mit Fleisch fast überall im Lande rationiert ist, dass sogar Brot knapp zu werden beginnt, dass die Versorgung mit Tee, Zucker und Fisch nicht gesichert ist. Demgegenüber wächst der Kaufkraftüberhang ins Unermessliche. Allein auf den Sparkassen des Landes liegen 314 Milliarden Rubel. Das sind unvorstellbar 1 Billion Mark. Zusammen mit den zu Hause gehorteten Geldern dürfte ein Jahresbudget des sowjetischen Staates im Sparstrumpf seiner Bürger stecken. Wer die Statistik zu lesen versteht, der entnimmt ihr, dass sich die Talfahrt der sowjetischen Wirtschaft auch im ersten Halbjahr des Jahres 5 der Perestroika weiter beschleunigt hat. Auch der zweite Tag der internationalen Kambodscha-Konferenz in Paris war von scharfen Tönen begleitet. Dennoch scheinen die Aussichten auf eine Lösung des seit fast 20 Jahren währenden Kambodscha-Konflikts nicht schlecht. Zumal die Konfrontation der Großmächte an Schärfe verloren hat, zum möglichen Nutzen der Regionen. Aus Paris berichtet Wolfgang Kozian. Die Kambodscha-Konferenz in Paris sah heute den erwarteten Schlagabtausch zwischen China und Vietnam, die mit heftiger Attitüde die jeweilige Sicht der Vergangenheit zu rechtfertigen versuchten, für die Zukunft aber keine Chancen verbauten. Pekings Außenminister Kian Kichen forderte, eine UNO-Truppe nach Kambodscha zu entsenden, die den völligen Abzug der Vietnamesen zu überwachen und einen Bürgerkrieg zu verhindern habe. Hun Sen, der von Vietnam abhängige Ministerpräsident in Phnom Penh, hatte sich bereits im Prinzip mit einer solchen UNO-Präsenz einverstanden erklärt, obwohl den Vietnamesen die Vereinten Nationen nicht als neutral gelten, da sie die Widerstandsallianz Norodom Sihanouks und nicht die Regierung in Phnom Penh anerkannt hatten. Kian Kichen setzte sich dann auch für eine Übergangsregierung unter Sihanouk ein, in der alle 4 Konfliktgruppen vertreten sein müssten, also auch die Roten Khmer und die Parteigänger Hanois. Bis dahin würde Peking die Roten Khmer weiter unterstützen. Hanois Außenminister Nguyen Co Thach ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, den Völkermordcharakter des Pol Pot-Regimes zu brandmarken, das eine Barbarei sondergleichen in der Geschichte verantworten muss. Es setze übrigens den Terror in den Flüchtlingslagern fort und das jeden Anspruch auf eine Beteiligung an einer Kambodscha-Lösung verspielt habe. Da Co Thach von Pol Pot nicht aber von den Khmer Rouge sprach und die Übergangsregierung zur alleinigen Angelegenheit der Kambodschaner erklärte, wurde von seiner Seite keine Option ausgeschlossen. Einen interessanten Seitenaspekt brachte der sowjetische Außenminister Eduard Shevardnadze ins Spiel, der im Hinblick auf Afghanistan davor warnte, allzu hohe Erwartungen in die internationale Kontrolle zu setzen. Thailand und Japan bezeugten den guten Willen der Konferenz, denn Thailands Außenminister erwähnte mit keinem Wort die Kriegshandlungen an seiner Grenze und Japan verpflichtete sich erneut, in einem internationalen Komitee für den Wiederaufbau Kambodschas seinen Beitrag auch finanziell zu leisten. So wäre also politisch aller Grund zu Optimismus gegeben, warten nicht Landeskinder davor, dass nach 19 Jahren Bürgerkrieg diese internationale Konferenz möglicherweise zu spät komme. Denn mit den vietnamesischen Soldaten sind auch vietnamesische Siedler ins Land gekommen. Das vergleichsweise dünn besiedelte Kambodscha diente dem vietnamesischen Bevölkerungsdruck als Ventil. Aber auch diese Siedler empfinden viele Kambodschaner als Besatzer oder fürchten Überfremdung. Angesichts der grausigen Erinnerungen an Pol Pot werden diese Siedler nicht entwaffnet werden können, geraten dadurch in die Rolle einer Art Wehrbauern. Damit gewinnt des chinesischen Außenministers Ausführungen einen besonderen Sinn. Vietnam lasse eine heimliche Bewaffnung zurück. Einen besonderen Sinn auch Norodom Sihanouksats. Die roten Khmer seien zwar rot, aber eben auch Khmer. Daraus ergibt sich, dass all die alten Etiketten marxistisch, neutralistisch, pro-westlich nicht mehr stimmen, sondern dass ein Volkstumskonflikt vorprogrammiert ist. Denn was treibt die kambodschanische Jugend in die Arme der roten Khmer, lässt selbst in Kenntnis ihrer verbrecherischen Vergangenheit viele Kambodschaner sich zu ihnen bekennen, wenn nicht die Überzeugung, dass nur sie das Überleben des Volkes der Khmer gegenüber den Nachbarn garantieren. Gegenüber einer halben bis einer Million vietnamesischer Siedler sehen die roten Khmer aber nur eine Chance auf dem Schlachtfeld, nicht in der Politik. Mag sein, dass dies alles zu pessimistisch gesehen wird, aber die Gefahr besteht, dass die Pariser Konferenz trotz des offensichtlichen guten Willens heiße Luft, sprich einen Papierfrieden, produziert. Über Verbrechen gegen den sowjetischen Staat machte Kritiker oft genug nicht nur mundtot. Als antisowjetische Propaganda wurde alles denunziert, was nach Widerspruch gegen die Herrschenden aussah. Dieses Gesetz ist nun gestern vom obersten Sowjet neu gefasst worden. Aus Moskau informiert Hans-Peter Riese. Jener unsägliche Paragraph 70 des sowjetischen Strafgesetzbuches, der antisowjetische Agitation und Propaganda pauschal und undifferenziert unter Strafe stellte, er ist endlich aus der Welt geschaffen worden. Der stellvertretende sowjetische Staatschef Anatoli Lukjanow sagte gestern Abend in der Sitzung des obersten Sowjets, dies sei auch ein Schritt zur Harmonisierung des sowjetischen Rechtes mit der internationalen Praxis. Bereits vor der Wahl zum Volkskongress hatte das alte Parlament den Paragraphen in neuer Fassung vorgelegt, in der die Verbreitung bewusst falscher Informationen, Beleidigung von Staatsorganen und Untergrabung der staatlichen Ordnung unter Strafe gestellt wurde. Ein weiterer Schritt erfolgte dann im April, als der Paragraph erneut geändert wurde und der Begriff der, so wörtlich, Beleidigung und Diskreditierung von Staatsorganen und deren Angehörigen auftauchte. Gegen diese weit auslegbare Gummiformulierung, hinter der man den alten Straftatbestand der Agitation wieder vermutete, erhob sich ein Sturm der Entrüstung in der Bevölkerung und der Presse, sodass der Volkskongress beschloss, das Gesetz in einer gänzlich neuen Fassung vorzulegen. Gestern kam es erneut im Parlament zu einer heftigen Debatte, weil manchen Abgeordneten der Text immer noch nicht präzise genug war. So wurde beispielsweise moniert, dass gegen die Staatsordnung gerichtete Handlungen, die weiterhin in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht strafbar sind, dann mit höherer Strafe belegt werden sollten, wenn sie, so wörtlich, mit Zuhilfenahme von technischen Vervielfältigungsapparaten vorgenommen würden. Im Zeitalter der Fotokopierer und Computer, so meinte ein junger Abgeordneter, mache sich die Sowjetunion mit einer solchen Formulierung international lächerlich. Er setzte sich durch und die Stelle wurde gestrichen. Ein anderer Abgeordneter fragte eher etwas polemisch, warum extra die Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten und Organisationen, gemeint sind natürlich vor allem Geheimdienste, unter Strafe stehen solle, nicht aber die mit inländischen sowjetischen, die ebenfalls auf einen Umsturz der Staats- und Gesellschaftsordnung gerichtet seien. Die endgültige Formulierung des neuen Paragraphen ist bisher noch nicht in der gestern beschlossenen Form veröffentlicht worden. Aber wie aus der Debatte und dem Vortrag des zuständigen Ausschussvorsitzenden hervorging, sind künftig nur noch wirkliche Staatsschutzdelikte strafbar, wie in anderen Ländern auch. Sowohl Wissenschaftler, die sich zum Beispiel mit gesellschaftlichen und politischen Alternativen zum gegenwärtigen Sowjetsystem befassen, als auch Politiker, die andere Positionen als die offiziellen vertreten, müssen nun nicht mehr mit einer Strafandrohung rechnen. Lukjanow nannte diese Gesetzesänderung in seinem Schlusswort gestern einen Schritt in Richtung der Demokratisierung des sowjetischen Strafrechts. Hans-Peter Riese aus Moskau. Um die Kämpfe in Afghanistan ist es bei uns stiller geworden, meine Damen und Herren, seitdem sich die Prognose nach dem Abzug der Sowjets im Februar, werde die Regierung bald kapitulieren, sich nicht erfüllt hat. Beide Seiten werden nach wie vor entweder von den USA oder der Sowjetunion mit Waffen beliefert. Und eben diese beiden Großmächte sitzen gegenwärtig in Stockholm zusammen, um über eine politische Lösung des Konflikts zu beraten. Günter Grafenberger in Stockholm, ist denn dabei bisher überhaupt etwas herausgekommen? Ja, ich komme gerade von der sowjetischen Botschaft zurück, wo die Konferenz heute stattfindet. Sie wurde gestern in der amerikanischen Botschaft abgehalten. Und es ist so gut wie eigentlich nichts zu erfahren. Man weiß nur, wer die beiden Delegationschefs sind. Es ist nämlich in der amerikanischen Delegation ist es der Afghanistan-Fachmann und stellvertretende Außenminister John Kelly vom amerikanischen Außenministerium, der die amerikanische Delegation leitet. Und die sowjetische Delegation wird geleitet durch einen Sonderbotschafter namens Nikolai Kozyrev, der zugleich ein Sicherheitsfachmann ist. Und weil das ganze Treffen ohne schwedische Mitwirkung arrangiert wurde, ist also eine Geheimhaltung erster Klasse im Gange. Die Schweden wissen selbst nichts. Der schwedische Außenminister wird erst heute Abend, wenn die Besprechungen zu Ende gehen, von den beiden Delegationschefs unterrichtet werden, was da nun im Einzelnen behandelt wurde. Soweit ich das von amerikanischer Seite erfahren konnte, die Russen sagen überhaupt nichts, soweit ich von amerikanischer Seite erfahren konnte, geht es also einmal um die beiderseitigen und vor allem um die beiderseitigen Waffenlieferungen. Es hat sich die Überzeugung durchgesetzt, wie Sie schon eingangs sagten, dass eine militärische Entscheidung in Afghanistan vermutlich nicht möglich ist. Weder die Regierung noch die Mujahedin sind in der Lage, als Sieger aus diesem Ringen hervorzugehen. Und insofern ist also dieses erste Treffen seit dem 15. Februar, seit die Sowjets sich also aus Afghanistan zurückzogen, auf beiderseitige Initiative zustande gekommen. Man hatte ja bereits zur Zeit des Afghanistan-Krieges sich in dieser Sache getroffen, einmal in Washington, einmal in Moskau, einmal in Wien und einmal in Helsinki. Und die Supermächte ziehen es also vor, wenn sie sich nicht zu Hause treffen, dann dieses auf neutralem Boden durchzuführen, im neutralen Österreich, im neutralen Finnland, im neutralen Schweden, wo sie jetzt also sind. Und man hat also über die Frage diskutiert, ob es nicht sinnvoller wäre, weder die eine Seite noch die andere Seite mit Waffen zu beliefern, dass also weder die sowjetische Regierung die Regierung in Kabul damit beliefert, noch die Amerikaner die Mujahedin über Pakistan nach Afghanistan hinein. Man weiß, dass die Sowjets, seit sie sich dort zurückgezogen haben, seit Mitte Februar, Waffen nach Kabul geliefert haben im Wert zwischen 1 und 2 Milliarden Dollar. Und die Amerikaner werden in etwa auch das Gleiche geliefert haben. Ich fragte den hiesigen Pressechef und der sagte, na, unsere Lieferungen durften sich in gleichen Ziffern bewegen. Und hier ist also nun diskutiert worden, ob es nicht sinnvoller sei, die ganze Sache überhaupt sein zu lassen, in der Hoffnung, dass dort also dann in Afghanistan der Waffenstillstand zustande kommt. Sie sagten, Herr Grafenberger, dass die Schweden erst heute Abend informiert werden über die möglichen Ergebnisse, über die Gespräche. Kann man daraus schließen, dass Schweden keine Vermittlerrolle spielen wird? Nein, Schweden hat ja anfangs eine Vermittlerrolle gespielt und aufgrund dieser Vermittlerrolle und aufgrund der guten Kontakte sind ja da die beiden Supermächte nach Stockholm gekommen. Aber das ganze Arrangement ist unter so großer Geheimhaltung geschehen. Man hat bei den Schweden nur angefragt, ob die beiden Delegationen willkommen sind und die Schweden haben Nein gesagt. Und wir als Journalisten, wir knabbern hier seit 2 Tagen herum und erfahren so gut wie nichts. Wir erfahren nur das Wenige, was ich Ihnen eben gesagt habe. Der Einzige, der was erfahren wird, ist heute Abend der schwedische Außenminister Sten Andersen. Und dann wird sich der amerikanische Delegationschef, und das mag ganz interessant sein, der Herr Kelly wird dann also nach Ägypten, Jordanien und Israel weiterfliegen. Und das deutet darauf hin, so sagt man hier von Seiten des schwedischen Außenministeriums, dass nicht nur über Afghanistan gesprochen wird, sondern dass auch über den Nahen und Mittleren Osten gesprochen wird. Und dass eventuell die Amerikaner und die Sowjets versuchen, eine gemeinsame Haltung in der Nahostfrage anzustreben. Die Mujahedin haben ja im Zusammenhang mit dieser Konferenz verlauten lassen, keine der beiden Supermächte kann uns ihre Politik aufzwingen. Deutet das möglicherweise darauf hin, dass den beiden Supermächten die ganze Sache ein bisschen aus der Hand gleitet? Ja, so sieht es aus. Es ist von der Mujahedin-Exilregierung in Pakistan hier ein Telegramm in Stockholm eingetroffen, wo es heißt, wir sind alle Allahs Sklaven. Daher kann niemand von Seiten der beiden Großmächte darüber befinden, welche Politik wir betreiben wollen. Das ganze Treffen der Großmächte ist also suspekt und Sie haben völlig recht. Hier ist der Eindruck vorhanden, dass das den Großmächten aus den Händen gleitet. Und daher also, man sagt, wir wollen, soweit wir es noch beeinflussen können, versuchen, also Stopp zu sagen. Weder Waffen made in Sowjetunion, noch Waffen made in USA. Vielen Dank, das war Günther Grafenberger aus Stockholm. Und nicht nur auf Bürger aus der DDR, der Bundesrepublik, Sowjetbürger, sondern auf das Spassky-Tor, durch das die Abgeordneten des Obersten Sowjet auch morgen früh wieder gehen werden. Heute haben sie einen dramatischen Tag erlebt. Es ist nämlich heute Abend ein Gesetz über soziale Sofortmaßnahmen verabschiedet worden, eine Erhöhung der Mindestrenten, mit dem ein Teil der sozialen Spannungen, die über diesem Land liegen, gemildert werden soll. Und ich denke, dass das auch in dem Bericht deutlich wird, den Hanno Schneider gemacht hat. Der macht nämlich deutlich, dass die Sowjetunion gerade noch einmal knapp an einem neuerlichen Streik vorbeigeschrammt ist. Abgeordnete auf dem Weg zur Nachmittagssitzung. Unter ihnen Ministerpräsident Ryschkow, dem sie das Leben so schwer machen wie keinem sowjetischen Regierungschef zuvor. Der oberste Sowjet hat Ministerkandidaten durchfallen lassen. Seit dem Wochenende gibt es unter Führung des Radikalreformers Jelzin zum ersten Mal eine selbsternannte Oppositionsgruppe im Parlament. Nicht nur in der Lobby diskutieren die Abgeordneten die brennenden Probleme des Landes. Vor einer Woche hatten sie in einer aktuellen Debatte über den Streik der Bergarbeiter von Staatspräsident Gorbatschow gehört, dass auch unter den Eisenbahnern Aufrufe zu Streiks kursierten. Wie ernst diese Gefahr war, wurde erst jetzt bekannt. Der im Parlament durchgefallene, aber noch amtierende Bahnminister Konarev bat die Presse zu einer öffentlichen Schelte. In einem Schaltgespräch mit den 32 regionalen Eisenbahnbehörden kritisierte er deren Schlamperei. Sie hätten mit unsinnigen Anweisungen den Unmut der Bahnarbeiter provoziert. Und er gab zu, dass es am 28. Juli ein Gespräch zwischen dem Ministerium und Vertretern von Arbeiterkollektiven gab. Es seien ähnliche Zusagen gemacht worden, wie sie die Bergarbeiter erhalten hätten. Von vor Ort wird dem Minister versprochen, es werde keine Streiks geben, die Bahn sei zu wichtig für die Versorgung des Landes, ein Ausstand hätte katastrophale Folgen, der Minister war zufrieden. Und dann erklärt Konarev, dass es zwar keine Streiks, aber Staus auf dem Schienennetz gibt. Zwischen Armenien und Aserbaidschan entlang der iranischen Grenze stehen 200 Züge still auf einer Strecke von 41 Kilometern. Unter verschiedenen Vorwänden ist der Verkehr dort lahmgelegt, sagt er. Man behauptet, das könne zur Lösung der nationalen Probleme beitragen. Es gibt Sprengsätze, Kies und Demos auf Eisenbahnschienen. In Wirklichkeit hat es zur Folge, dass die Aufbauarbeiten im armenischen Erdbebengebiet lahmgelegt werden. Davon sprach der Minister nicht. Seit 1982 ist Konarev für das Schienennetz verantwortlich, aber auch dafür übernimmt er keine Verantwortung. Seit langem schon machen Arbeiter und Reporter auf solche Missstände aufmerksam. Es hat sich nichts getan. Auf manchen Strecken, so lautet die Kritik, sei die Sicherheit schlechter als 1945. Die Eisenbahner haben nur mit Streik gedroht und damit etwas erreicht. Es bleibt aber noch viel zu tun. Ähnlich ist die Situation bei der Fischereiflotte. Auch hier gab es Gerüchte über einen Streik, nachdem diese Berufsgruppe lange auf ihre Probleme aufmerksam gemacht hatte. In den vergangenen Tagen hat das Ministerium auch mit ihnen verhandelt. Auf einer Konferenz in Moskau wurde der Vorstand der Gewerkschaft neu gewählt, nicht mehr mit Bürokraten besetzt, sondern mit Leuten aus den Kollektiven, die sich vor Ort auskennen. Telegramm einer Schiffsbesatzung an das Fernsehen. Wie lange noch wird die in den Ministerien beschlossene Personalkürzung in der Fischereiindustrie noch auf Kosten der Schiffsbesatzung betrieben, fragen Sie. Das ruiniert die Gesundheit der Seeleute. Die Fischer haben jetzt endlich ihre Gewerkschaft bekommen, sagte der Reporter gestern Abend in der Vremia. Die Seeleute haben auf eine andere Weise das erreicht, was die Bergarbeiter mit Streiks durchgesetzt haben. Sie hat nicht mehr die Möglichkeit zu streiken. Aber weil es auch den Rentnern schlecht geht, hat der oberste Sowjet heute beschlossen, ihre Rente von 68 Rubel auf die Mindestrente von 70 Rubel anzuheben. Auch danach muss sie wie die anderen Blumen für 2 Rubel verkaufen, um über die Runden zu kommen. Ruprecht Eser, wenn man den Bericht sieht, haarscharf wieder, muss man sagen, an einem Streik vorbei. Ein Brandherd nach dem anderen. Heute wurden bei uns Nachrichten ja bekannt, dass es in Aserbaidschan zu neuen Unruhen gekommen sei. Man fragt sich, wie regierbar ist eigentlich noch die Sowjetunion? Wie will Gorbatschow die Probleme lösen, die anstehen? Also ich denke, es wird tatsächlich eng, ohne dass Anlass zur Dramatisierung ist. Ich will das auch kurz machen, weil ich weiß, Sie sind knapp in der Zeit. Gorbatschow wirkt im Augenblick wie ein Mann, der einen Flächenbrand mit einem Feuerlöscher bekämpfen will. Denn nicht nur die Nationalitätenkonflikte halten an und breiten sich aus, auch die sozialen Konflikte nehmen immer mehr zu. Und nun ist zwar ein neuerlicher Konflikt gerade vermieden worden, aber Gorbatschow sieht sich in der Position, dass er jetzt etwas tun muss, was er die ganze Zeit abgelehnt hat. Er muss nämlich versuchen, Zeit zu gewinnen dafür, dadurch, dass er für Milliarden Konsumgüter im Westen kauft, um hier die größte Unzufriedenheit abzubauen. Lösen kann er das Problem damit nicht, bestenfalls Zeit gewinnen. Wie lange kann er? In Genf wurde heute daran erinnert, dass trotz des Anscheins der Priorität derzeit für Verhandlungen über konventionelle Abrüstung auch die atomare Abrüstung weiterhin auf der Tagesordnung bleiben muss. Eine 11. Verhandlungsrunde zwischen den USA und der UdSSR über den Abbau der strategischen Nuklearraketen um die Hälfte der Bestände geht in Genf zu Ende. Die Verhandlungsführer zogen heute eine Zwischenbilanz. Es berichtet Rainer Burchardt. Man habe ein solides und gut funktionierendes Arbeitsverhältnis aufgebaut, meinte der US-Chefdelegierte bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen zwischen den Supermächten Richard Byrd heute Vormittag vor der 40-Staaten-Abrüstungskonferenz bei der Abgabe seiner Bewertung der am kommenden Montag zu Ende gehenden 11. Verhandlungsrunde. Zuvor hatte sein Verhandlungsgegner Juri Nazarkin deutlich gemacht, dass letztlich noch nichts entschieden ist. Richard Byrd berief sich in seiner Rede noch einmal auf US-Präsident Bush, der erklärt habe, man sei nach Genf mit dem Ziel gekommen, entschlossen an Abkommen zu arbeiten, die den Frieden stärker absichern. Nichts habe größere Priorität. The United States returned to the Geneva talks with President Bush's firm pledge, and I quote, we will work vigorously to achieve fair and far-reaching agreements that strengthen peace. Nothing has higher priority. End quote. In its early days, the Bush administration conducted a comprehensive review of American security and arms control. Nach der Überarbeitung der Sicherheitspolitik habe die Bush-Administration in ihren ersten Tagen nach Amtsantritt festgestellt, es müssten überprüfbare Vereinbarungen gefunden werden, die das Kriegsrisiko vermindern. Allerdings machte Byrd dann auch deutlich, dass man zwar in einigen Details Fortschritte erzielt habe, jedoch noch längst nicht an einem Punkt sei, der einen baldigen, erfolgreichen Abschluss verspreche. Neue Probleme seien zudem aufgetaucht, vor allem im Zusammenhang mit den see- und luftgestützten nuklearen Marschflugkörpern, den schweren Bombern und den mobilen Raketen. Zu letzteren erklärte Byrd, nach wie vor beharrten die USA auf einen totalen Bann mobiler Raketen, die bislang nur von den Sowjets besessen werden. Es sei jedoch auch eine Regelung der Begrenzung einer Zahl 100 plus X für jede Seite denkbar. Doch nach wie vor, so Byrd, sei es auch wichtig, das nukleare Kriegsrisiko durch eine Stärkung der Abschreckung zu vermindern. Neben dem neuen Vorschlag der USA, schon vor Vertragsabschluss Probekontrollen zuzulassen, haben die Vereinigten Staaten, so Byrd, auch angeregt, dass beide Seiten sich gegenseitig einmal im Jahr über ein großes strategisches Manöver informieren. Byrds Verhandlungspartner Nazarkin forderte noch einmal die totale Beachtung des Prinzips der Gegenseitigkeit bei der Verifikation. Auch er sprach von einigen Fortschritten, doch auch nach seiner Meinung gibt es noch keinen Durchbruch in Sicht. Nazarkin unterstrich noch einmal, dass die UdSSR auf der Verknüpfung eines Vertrags bei den offensiven Fernraketen mit der Weltraumrüstung bestehen. Er wertete einen gemeinsamen Verifikationstest im Schwarzen Meer zur Feststellung von seegestützten Atomraketen an Bord durch Gamma-Teststrahlungen als erfolgreich. Dasselbe ließe sich, so Nazarkin, auch bei luftgestützten Marschflugkörpern praktizieren. Beide Seiten setzen jetzt auf das September-Treffen zwischen den Außenministern der Supermächte. Dort sollen die Start-Verhandlungen ganz vorne auf der Tagesordnung stehen. Ungarn erscheint neuerdings offenbar vielen DDR-Bürgern, die ihre Heimat verlassen wollen, als ein offenes Tor zum Westen. Dem ist freilich keineswegs so. Das Risiko der illegalen Grenzüberschreitung nach Österreich ist groß. Meldungen aus Budapest über die Prüfung von Asylmöglichkeiten für DDR-Bürger ändern nichts an der Praxis der Abschiebung gestellter Flüchtlinge zurück in die DDR. Unser Mitarbeiter Gábor Kiseli berichtet aus der ungarischen Hauptstadt. Theoretisch scheint sich für die DDR-Bürger eine Lösung anzubahnen, die in den vergangenen Wochen und Tagen Zuflucht im Budapester Gebäude der Bonner Botschaft gesucht haben. Die in Flüchtlingsfragen zuständige Leiterin des ungarischen Innenministeriums, Dr. Judith Tod, hat heute diesbezüglich Folgendes erklärt. Ich halte es für vorstellbar, dass Ungarn DDR-Bürgern politisches Asyl gewährt. Zugleich hat sie aber auch hinzugefügt, dass jene Menschen, die aus dem anderen Teil Deutschlands einen Asylantrag stellen wollen, sich darauf gefasst machen müssen, von den ungarischen Behörden nicht eindeutig beurteilt zu werden. Das heißt mit anderen Worten, dass die Budapester Regierung im Sinne der vor kurzem von ihr unterzeichneten Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahre 1951 verpflichtet ist, jedem politisches Asyl zu gewähren. Zugleich sind aber die Richtlinien für die Beurteilung der Anträge noch nicht ausgearbeitet. Die Betreffenden müssten deshalb, so wird im Innenministerium unterstrichen, zunächst einmal bei der fremden Polizei vorsprechen. Nun hat dieses Organ noch die alten Weisungen. Seine Handlungsfähigkeit ist auch durch die diesbezüglichen Abkommen zwischen Budapest und Ostberlin stark eingeschränkt. Dieser offensichtliche Widerspruch schafft eine Unsicherheit, die vorerst nur durch die Praxis geklärt werden könnte. Doch gerade sie ist mit Risiken verbunden. Jedes diesbezüglich gesprochene Wort hat ein unermessliches Gewicht für die Betroffenen. Fest steht dabei allerdings, dass die ungarische Regierung diesbezüglich nicht mit zweierlei Maßen messen kann. Denn einerseits werden hier seit geraumer Zeit Flüchtlinge aus Rumänien aufgenommen. Ihre Zahl beträgt rund 17.000 und es kommen pro Woche etwa 300 weitere hinzu. Gerade neulich hat die Regierung die Aufstellung von 3 Aufnahmelagern in Zusammenarbeit mit dem UNO-Hauptkommissariat für Flüchtlingsangelegenheiten beschlossen. Wenn also diesen Menschen im Sinne der Genfer Konvention politisches Asyl gewährt wird, müssen auch Bürger aus anderen Ostblockstaaten genauso behandelt werden, vorausgesetzt die ungarische Regierung will tatsächlich im Sinne der Demokratisierung und der konsequenten Bestrebung nach Rechtsstaatlichkeit handeln. Deshalb soll ein entsprechender Beschluss bereits in der zweiten Hälfte des Monats gefasst werden, indem sie all die Kriterien und Maßstäbe festlegt, die bei der Beurteilung der Asylanträge ausschlaggebend sein sollen. Solange diese Rechtsvorschriften nicht existieren, handelt jeder DDR-Bürger auf die eigene Gefahr hin, wenn er in Ungarn das Asylrecht beantragt. Die Möglichkeit, und das muss unterstrichen werden, steht ihm im Sinne der internationalen Vereinbarungen zu. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass in Ungarn der Widerspruch zwischen Theorie und Praxis noch für eine Weile fortbestehen wird. 1980 werde ich den letzten Popen der UdSSR im Fernsehen vorführen, sprach Nikita Sergejewitsch Chruschtschow vor nunmehr 29 Jahren und das Zitat schmückt heute in Moskau eine aufsehenerregende Ausstellung. Chruschtschow, die 10 Jahre. Davor steht ein echter Pope und siniert heute und hier, ja, recht hatte er, ich bin gerade im Fernsehen aufgetreten. Das Mittel der Ironie, in der Sowjetunion nicht gerade gebräuchlich, bestimmt diese Ausstellung, die unter Mithilfe der Familie Chruschtschow zusammengestellt worden ist und die eigentlich eine Fotodokumentation darstellt. Es beginnt mit einem Schock. Im ersten Raum findet sich der Besucher vor einer Rekonstruktion eines Lagerzaunes aus dem Gulag. Wer vor dem Zaun steht, sieht sich selber in einem Spiegel hinter Stacheldraht. Daneben eine Karte des sowjetischen Gulag-Systems der Stalinzeit. Unmittelbar aus diesem Raum wechselt man in ein sogenanntes Kommunalquartier, eine jener Gemeinschaftswohnungen, in denen Dutzende von Menschen sich eine Küche, ein Bad und eine Toilette teilen müssen. Dies sind gleichsam die Ausgangsdaten der Chruschtschow-Ära. Nikita Sergejewitsch mit wohlgenährten, glücklichen Kolchosbauern, der Generalsekretär in den USA, mit Eisenhower und Nixon, mit Tito in Jugoslawien auf der Yacht und mit Nero in Indien. Ging es uns nicht gut, wollen die Fotos suggerieren und die Initiatoren der Ausstellung verändern nichts an diesem äußeren Bild. Sie arbeiten, wenn man so will, mit der bildlich-dokumentarischen Subversion. Da findet sich beispielsweise ein Bild des ungarischen Premiers Imre Nagy, umrahmt von Fotos sowjetischer Soldaten, die den ungarischen Aufstand niederschlagen. Eine Frontseite der Pravda mit der Erklärung der ungarischen KP nach dem Ende der sogenannten Konterrevolution. Unter dem Foto von Nagy, das so präsentiert ist, dass die ganze Anordnung ein Kreuz ergibt, wo das Porträt des Premiers in der Mitte hängt, Der schlichte Hinweis, Notch ist 1989 rehabilitiert worden. Ein paar Meter weiter großformatige Porträts von Pasternak, Solzhenitsyn, Schukowski und Twardowski. Sie waren die kulturellen Träger der Tauwetterperiode, der Ilja Ehrenburg mit seinem Roman den Namen gegeben hat. Kein Hinweis, aber jeder Besucher weiß doch, dass dies die Defizite, die Schattenseiten der goldenen Chruschtschow-Jahre sind. Die Ausstellung, die mit einem Staatsgemälde des ordenbehängten Brezhnev endet, dem Sieger also, ist Geschichtsunterricht in einer besonderen Form. Die Geschichte stellt sich im Dokumentationsmedium der Fotografie selbst dar. Sie wird nicht mehr aufbereitet, sondern nur noch dargeboten. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der polnische Arbeiterführer Wałęsa hat sich für eine Regierung ohne Beteiligung der Kommunisten ausgesprochen. Wałęsa erklärte heute in Danzig, in der gegenwärtigen Situation bestehe die einzige politische Lösung in der Bildung einer Koalition des Bürgerkomitees Solidarität mit der Vereinigten Bauernpartei und der Demokratischen Partei, die bisher mit den Kommunisten verbündet waren. Zuvor hatten führende Solidaritätspolitiker das Angebot des kommunistischen Regierungschefs Kiszczak abgelehnt, Minister zu werden. Der Textentwurf für einen amerikanisch-sowjetischen Vertrag zur Halbierung der weitreichenden Atomwaffen umfasst bereits mehr als 450 Seiten. Darauf verwies heute US-Chefunterhändler Byrd zum Abschluss der 11. Gesprächsrunde in Genf. Sowohl Byrd als auch der sowjetische Delegationsleiter Nazarkin sprachen auf getrennten Pressekonferenzen von Fortschritten in Einzelfragen. In den Hauptstreitpunkten habe eine Annäherung allerdings noch nicht erzielt werden können. Auch die amerikanische Bundespolizei FBI geht davon aus, dass der in Beirut entführte US-Oberstleutnant Higgins wahrscheinlich tot ist. Am Mikrofon Thomas Stein, willkommen, meine Damen und Herren. Die ständige Vertretung der Bundesrepublik in der DDR wird morgen für jeden Besucherverkehr geschlossen. Der Grund, die Überlastung der Mission durch ausreisewillige DDR-Einwohner, die auf diesem Wege ihre Übersiedlung in die Bundesrepublik erzwingen wollen. Man kann sich vorstellen, wie es in der ständigen Vertretung aussieht, wenn sich deren Leiter Bertele zu einem solchen dramatischen Schritt entschließen muss. Zum neuesten Stand der Dinge aus Ost-Berlin, Hartwig Heber. Die nicht abreißende Welle von Zufluchtsuchenden aus der DDR in verschiedenen diplomatischen Vertretungen der Bundesrepublik im Ostblock hat zu einer schweren Belastung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten geführt. Während die DDR-Führung ihr Schweigen zu den Vorgängen am Abend mit einer amtlichen Erklärung ihres Außenministeriums brach und darin heftige Vorwürfe gegen die Bundesregierung erhob, reagierte die ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin am späten Abend mit der Ankündigung der Schließung des Hauses für alle Besucher. Die Schließung gilt ab sofort. Es können damit auch keine weiteren Zufluchtsuchenden aufgenommen werden. Wie es in einer offiziellen Erklärung der Bonner Vertretung heißt, befinden sich seit dem Wochenbeginn 130 Menschen in der Mission, die auf diese Weise ihre Ausreise aus der DDR erzwingen wollen. Nach einer Entspannung während des Wochenendes hatte es heute erneut einen Andrang von Zufluchtsuchenden gegeben. Die Posten der Volkspolizei und der Staatssicherheit vor dem Gebäude hatten in verstärktem Maße Personenkontrollen vorgenommen, allerdings den Zugang nicht eingeschränkt. In der Erklärung der Bonner Vertretung wird darauf verwiesen, dass das Haus für die Aufnahme so vieler Personen nicht geschaffen und die Möglichkeit für eine menschliche Unterbringung nicht mehr gegeben seien. Außerdem sei die Arbeitsfähigkeit der Vertretung nicht mehr gewährleistet. Die Verhandlungen mit der DDR hätten, so heißt es weiter in der Mitteilung der Bonner Mission in Ost-Berlin, lediglich zur Zusicherung der Straffreiheit für die Botschaftsbesetzer geführt, nicht aber zur weiteren Zusage der Ausreisewünsche. Damit sieht die Vertretung offenbar alle Möglichkeiten zu einer Bereinigung der Krise, um die Zufluchtsuchenden zu gelangen, als erschöpft an. Wir sind am Ende, kommentierte ein bundesdeutscher Diplomat die Situation am Abend. Die DDR hat sich damit zu einer harten Linie entschlossen. Das wie stets für den Ostberliner Rechtsanwalt Wolfgang Vogel ausgesprochene Verhandlungsmandat ist in einem wichtigen Punkt eingeschränkt worden. Den Besetzern wird danach nur noch der ungehinderte Abzug aus den diplomatischen Missionen zugesichert. Dies betrifft auch die Fälle in Budapest und Prag. Mit einer positiven Behandlung ihres Ausreisewunsches können sie jedoch nicht mehr ohne weiteres rechnen. Es ist vielmehr sehr fraglich, ob sich die DDR überhaupt noch zu einem solchen Schritt bereit erklärt. Schon am Wochenende hatte die amtliche Nachrichtenagentur ADN mitgeteilt, eine außergesetzliche Regelung komme nicht in Frage. In der Erklärung des DDR-Außenministeriums war die Bundesregierung vor folgenreichen Konsequenzen aus ihrem Verhalten in der Affäre der Zufluchtsuchenden gewarnt worden. Den DDR-Bürgern in der Bonner Botschaft in Budapest werde widerrechtlich Aufenthalt gewährt, so hieß es. Bonn mische sich in grober Weise in souveräne Angelegenheiten der DDR ein. Die Wahrnehmung sogenannter Obhutspflichten der Bundesrepublik gegenüber Bürgern anderer Staaten sei eine typisch großdeutsche Anmaßung. Die ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin war seit ihrer Errichtung vor gerade 15 Jahren bislang nur einmal geschlossen, als 1984 nach der tagelangen Besetzung durch mehr als 50 DDR-Bürger ein Umbau vorgenommen wurde. Seitdem ist die für alle Besucher zugängliche Rechtsabteilung räumlich vom übrigen Teil des Hauses vollständig getrennt. In der Zwischenzeit sind verschiedentlich Zufluchtsfälle entstanden, die aber stets durch Vermittlung bereinigt werden konnten. Erst die Beseitigung der Grenzsperren in Ungarn und die Ankündigung zur Errichtung von Flüchtlingslagern hat die neue Welle der Botschaftsbesetzung ausgelöst und damit auch die neue Krise in den Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten. Nicht nur die ständige Vertretung in Ost-Berlin ist Zufluchtsort für DDR-Einwohner. Auch in den Bonner Missionen in Budapest, Warschau und Prag versuchen Menschen, ihre Ausreise in die Bundesrepublik zu erzwingen. Das Ausmaß der Absetzbewegung hat die DDR-Führung ganz offenkundig verunsichert. Ihr reicht es nicht, dass Bonn tagtäglich mittlerweile fast beschwörende Appelle an die Ausreisewilligen in der DDR richtet, nicht den Umweg über andere sozialistische Staaten und über die diplomatischen Vertretungen Bonns dort zu suchen, sondern reguläre Ausreiseanträge zu stellen. In ihrer ganzen Ratlosigkeit fällt dem SED-Regime nichts anderes ein, als unqualifizierte Drohungen in Richtung Bonn abzusondern. Hartwig Heber erwähnt in seinem Beitrag eben eine Stellungnahme des DDR-Außenministeriums. In der aktuellen Kamera des DDR-Fernsehens klang das am Abend so. Seit einigen Tagen führen bundesdeutsche Medien eine lautstarke Kampagne, um einige DDR-Bürger, denen in der BRD-Botschaft in Budapest widerrechtlich Aufenthalt gewährt wird und die auf illegalen Wegen in die BRD gelangen wollen. Wie heute der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums der DDR, Dr. Dennis Ruh, in Berlin erklärte, stellt ein solches Verhalten von ausländischen Vertretungen der BRD eine grobe Einmischung in souveräne Angelegenheiten der DDR dar. Wie Meldungen vom Wochenende besagen, hat sich jetzt auch das Bonner Außenministerium in diese Kampagne eingeschaltet. Dort sollte man wissen, dass nach dem Völkerrecht die Botschaften der BRD keinerlei Rechte haben, für DDR-Bürger, zum Beispiel in Reise- und Visa-Angelegenheiten tätig zu werden. Die Wahrnehmung sogenannter Obhutspflichten gegenüber Bürgern anderer Staaten durch die BRD ist eine typische großdeutsche Anmaßung, die aufs Schärfste zurückgewiesen werden muss, betonte der Sprecher. Mit Nachdruck wird darauf aufmerksam gemacht, dass sowohl regierungsamtliche Bonner Einmischung in souveräne Rechte der DDR als auch Kampagnen, die bis zur versuchten Erpressung anderer Staaten ausarten, zu folgenreichen Konsequenzen führen können. Die Bonner Behörden sollten sich nicht um Angelegenheiten kümmern, die sie nichts angehen, es sei denn, man wolle alles in Gefahr bringen, was sich auf diesem Gebiet an Positivem entwickelt hat, erklärte Dennis Ruh. Die von der BRD derzeit betriebenen Aktivitäten können nur zu einer Belastung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten führen, heißt es weiter in der Sprechererklärung. Auch werde die DDR nicht zulassen, dass ihre traditionell engen und guten Beziehungen zur Ungarischen Volksrepublik durch derartige Machenschaften belastet werden. Wir bleiben bei diesem Thema mit Variationen. Als ob die Ungarn nicht genug damit zu tun hätten, ihr eigenes Haus in Ordnung zu bringen und den Umbau der Gesellschaft zu einem demokratischen Gemeinwesen zu bewerkstelligen, werden sie in jüngster Zeit auch noch massiv mit den Querelle Allemande, den deutschen Streitigkeiten, befasst. Für Budapest ebenso wie für Ost-Berlin und Bonn bleibt der Versuch vieler Menschen aus der DDR, über Ungarn in die Bundesrepublik zu flüchten, ein sehr ernstes Problem. Die Bundesregierung sah sich heute erneut zu dem indirekten Appell an die Ausreisewilligen in der DDR veranlasst, nicht den Weg über die ungarisch-österreichische Grenze oder über die Botschaft der Bundesrepublik in Budapest zu wählen. Aus unserem Bonner Studio Dieter Kopp. Diskretion und Fingerspitzengefühl sind geboten, wenn es um das Schicksal der DDR-Flüchtlinge in der Budapester Botschaft der Bundesrepublik geht. Wie viele von ihnen sich in der diplomatischen Vertretung aufhalten, lässt sich nur schwer schätzen. Mit Rücksicht auf die Betroffenen und um eine gefährliche Sogwirkung zu vermeiden, gibt es keine offiziellen Zahlen. Eines freilich steht fest, um ihre Chancen, das Land in Richtung Bundesrepublik verlassen zu können, ist es nicht zum Besten bestellt. Die bundesdeutsche Botschaft in Budapest, so formulierte es heute in Bonn Regierungssprecher Schmülling, darf nämlich nicht als Durchschleusestation für DDR-Bürger angesehen werden. Dies verbiete schon die Rechtslage. Schmülling wörtlich vor der Bundespressekonferenz. Ich muss nochmals darauf hinweisen, dass die Botschaft keine Möglichkeit hat, diesen Deutschen zur unmittelbaren Ausreise aus Ungarn zu verhelfen. Die Bundesregierung hat sich schon in der Vergangenheit bemüht, diesen Personen im Rahmen des Humanitären zu helfen. Diese Entscheidung über eine Ausreise liegt nach wie vor bei den zuständigen Stellen der DDR. Darauf kann nicht nachdrücklich genug hingewiesen werden, um nicht falsche Erwartungen und Hoffnungen zu wecken oder zu nähren. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes Schumacher ergänzte, eine Aushändigung bundesdeutscher Pässe an DDR-Bürger könne das Problem schon deshalb nicht lösen, weil für Ungarn noch Visumpflicht bestehe und neu in Budapest ausgestellte Pässe weder das Visum noch den Einreiseverbot.